Und den Anfang machen Werner Haiders Konturen für Violine und Orchester, hören Sie Sascha Gavrilov und die Nürnberger Symphoniker. Thank you. Thank you. Thank you. Begleitet von den Nürnberger Symphonikern spielte Sascha Gavrilov Altsonist im Violinkonzert von Werner Haider, der dazu auch die Leitung übernahm. Il Capriccio kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Laune oder auch etwas älter Schrulle. Eine solche Laune hat Jürgen Schmidt in Musik umgesetzt, und zwar für Trompete und Klavier. Thank you. Thank you. Ein Capriccio, eine Laune also für Trompete und Klavier von Jürgen Schmidt. Er begleitete den Trompeter Eckhard Kirski. Sehr langsam, langsam, agitato und tempo di valse. Das gibt Klaus Ospald für das nächste Stück Traumes Wirren vor. Damit hören Sie Stefan Dahnhoff, Eberhard Knobloch und Hans-Peter Hofmann. Thank you. Thank you.

Traumes Wirren, das Stück von Klaus Ospald, spielten Stefan Dahnhoff, Eberhard Knobloch und Hans-Peter Hofmann. Sie hören gerade das Concerto Bavarese auf Bayern 2, noch bis kurz vor 2 Uhr mit Musik von Tobias Schneid und Joachim Schneider. Er schrieb für zwei Fagotte und Dabuka, das ist eine Trommel mit becherförmigem Korpus, sein Stück Pro Nobis Römisch 2. Thank you. Pro Nobis, römisch 2 für zwei Fagotte und Dabuka. Das Stück von Joachim F. W. Schneider interpretierten Georg Haider und Felicia Larissa Dietrich, außerdem Stefan Walter. Den ehemaligen Solo-Cellisten beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Maximilian Hornung, stellt das folgende Concerto von Tobias F. M. Schneid noch einmal in den Mittelpunkt. Bei seinen ehemaligen Orchesterkollegen Jon Storgatz leitete bei einem Konzert im Prinzregententheater in München das BRSO. Thank you. Thank you. Maximilian Hornung und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen hatten sie 2017 im Prinzregententheater in München das zweite Cellokonzert von Tobias F.M. Schneid aufgeführt.